Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter, höre zu. Ich wählte Bezalel aus dem Stamm Juda aus. Dritter, ich gab ihm meinen Geist. Er hat viel Wissen und gute Ideen. Vierter, er kann schöne Dinge aus Gold, Silber und Kupfer planen. Fünfter, er kann Edelsteine schneiden und Holz bearbeiten. Er kann jede Arbeit gut machen. Sechster, ich gab ihm Oholiab als Helfer. Ich schenke allen Arbeitern viel Klugheit. Sie bauen alles, was ich dir befohlen habe. Siebter, sie bauen das heilige Zelt und die Kiste für die Regeln. Sie bauen auch den Deckel und alle Werkzeuge. Achter, sie machen den Tisch, den Leuchter aus Gold und den Altar für den Weihrauch. Neunter, sie bauen den Altar für die Opfer und das Becken mit seinem Fuß. Zehnter, sie machen die Kleider für den Priester Aaron. Sie machen auch Kleider für seine Söhne. Elfter, sie machen das heilige Öl und den guten Weihrauch. Sie machen alles genau so, wie ich es will. Zwölfter, Gott sprach noch einmal zu Mose. Dreizehnter, sagt den Israeliten, ihr müsst meine Ruhetage halten. Das ist ein Zeichen zwischen uns. So wisst ihr, ich bin Gott und mache euch heilig. Vierzehnter, haltet den Ruhetag ein. Er ist heilig für euch. Wer am Ruhetag arbeitet, muss sterben. Er gehört dann nicht mehr zum Volk. Fünfzehnter, arbeitet 6 Tage lang. Aber der 7. Tag ist ein Tag für die Ruhe. Wer am Sabbat arbeitet, muss sterben. 16. Die Israeliten sollen den Sabbat immer feiern. Das ist eine Regel für alle Zeiten. 17. Der Sabbat ist ein Zeichen für immer. Gott machte die Welt in 6 Tagen. Am 7. Tag ruhte er sich aus. 18. Gott beendete das Gespräch auf dem Berg Sinai. Er gab Mose 2 Tafeln aus Stein. Gott schrieb mit seinem Finger auf die Tafeln.